Die kulturelle Differenz als Hierarchie ist kein Agitationsfeld der traditionellen Linken gewesen, sondern natürlich die soziale Differenz. Beides sollte einst durch die Abschaffung der Klassengesellschaft aufgehoben werden. Es fragt sich also, wie sich der Fokus umkehren konnte zum antirassistischen Streit um die Gleichberechtigung der Kulturen und inwiefern der Antisemitismus in diesem Diskursspiel einerseits Zentrum, andererseits blinder Fleck ist. Kaum jemand hier in dem Saal wird der Name Michael Chodorkowski unbekannt sein und ich gehe mal davon aus, schon gar nicht der Bandnamen Pussy Riot. Aber wie viele kennen den Namen Ayatollah Borujerdi, einem Mullah, der seit 8 Jahren unter härtesten Bedingungen im Gefängnis sitzt, dafür, dass er die Trennung von Religion und Staat im Iran fordert. Oder Hashim Shabani, ein iranisch-arabischer Dichter, der Anfang des Jahres als Feind Gottes aufgehängt wurde. Ganz zu schweigen von den explizit politischen Aktivisten, die ebenfalls in den letzten Monaten hingerichtet wurden. Die Frage ist, wo liegt also eigentlich die imaginäre Grenze zwischen Okzident und Orient? Und meine These ist, sie liegt nicht etwa an der russischen Grenze. Man kann hier zum Beispiel schön an der Süddeutschen Zeitung von Weihnachten letzten Jahres sehen. Ich würde sagen, die Grenze liegt hier. Nämlich oben haben wir einen Artikel zur Freilassung von Michael Chodorkowski im Dezember letzten Jahres, wo ganz klar gemacht wird, das ist natürlich nur eine Propagandamaßnahme von Putin und hat nichts mit einer Reform in Russland zu tun. Und unten steht ein Text Außenansicht, der Islam verbietet die Atombombe. In einer unsicheren Region könnte Iran zum Frieden beitragen. Der Westen aber müsste die Rolle des Landes dort respektieren. Von Hassan Rouhani. Das Interessante ist, dass dieser Text, in dem eben genau in der Art Hassan Rouhani unkommentiert erzählt, dass das iranische Regime nichts als den Frieden will, keine Atomwaffen etc., dass der dann auch noch dementiert wurde, kurz darauf vom iranischen Regime, von einem Berater von Rouhani. Die Süddeutsche Zeitung sich aber nicht bemüßigt fühlte, dann darauf zu reagieren und sich dazu zu äußern, sondern man sagte, man habe den Artikel eben gekauft bei einer PR-Agentur, die solche Artikel von berühmten Weltpolitikern verbreitet. Und man sehe deswegen keinen Grund, dessen Authentizität in Frage zu stellen. Im Übrigen wisse man ja nicht genau, was das überhaupt für ein Berater von Rouhani sei. Das heißt also, hier scheint ein Orbit betreten zu sein, in dem so etwas wie Faktizität oder Wahrheit eigentlich keine Rolle mehr spielt. Es ist im Grunde egal, ob dieser Artikel wirklich existiert oder nicht. Die Süddeutsche Zeitung muss sich trotzdem nicht dazu äußern. Interessanterweise war die Junge Welt die einzige, die auf diese Sache reagiert hat und eben genau die Frage an die Süddeutsche Zeitung gestellt hat. Es ist ja nun keineswegs so, als wüsste man in Deutschland nichts über das ferne Persien. Der Luxus der iranischen Monarchie und die Frisuren von Farah Diba gehörten einst zu den Lieblingsthemen der deutschen Regenbogenpresse. Und auch für die Linke war der Iran einmal eines unter vielen revolutionären Traumländern. Hans-Peter Drögemüller, ein Altphilologe aus Hamburg, hat vor 30 Jahren eine sehr detailgenaue Schilderung des Iran kurz vor und nach der Revolution von 1979 veröffentlicht. Nicht nur über die Bewegung im Iran, sondern auch über die Rolle Westdeutschlands und die insgeheime Kumpanei mit den Mullahs, noch vor deren Machtübernahme. Ein linker iranischer Freund, der Angst vor Khomeini hat, berichtet Drögemüller in dem Buch sogar über ein besonderes ideologisches Band der Sympathie. Einige iranische Muslime hätten durchaus Sympathie für eine Nation, die Krieg zu führen hatte gegen die Rote und die Goldene und überhaupt die jüdische Internationale. Drögemüller vertrat mit seiner Kritik an den Islamisten und ihren Verbündeten auch damals schon eine prekäre Position gegen den linken Antiimperialismus. Aber seitdem hat sich das Bild noch weit mehr verdunkelt Und man muss einige Jahrzehnte zurückgehen, um den Gang des Verhängnisses nachzuzeichnen. 1927 veröffentlichte der französische Philosoph und Schriftsteller Julien Bender seinen Essay La Trahison des Clercs, der Verrat der Intellektuellen. Eine Verteidigung des liberal-bürgerlichen Universalismus gegen den aufkommenden Faschismus und die in Parteikommunismus, Nationalismus und Rassismus engagierten Intellektuellen. Bender definiert die politischen Leidenschaften der Intellektuellen seiner Epoche als Anpassung an die Realität, dem er seine Utopie eines reinen Intellektuellen entgegenhält, der für Rationalismus und Vernunft streitet und der nur für den abstrakten Humanismus eintritt, nicht aber für irdische Parteipolitik. Das ist also bei Bender tatsächlich eine quasi religiöse Opposition. Er sieht also die Intellektuellen, die er kritisiert, als realitätsverbunden in ihren Rassen-, Klassen- und Nationalleidenschaften. Und auf der anderen Seite den wahren Clerc, also den Intellektuellen, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Ein Clerc kommt eben auch von Klerikal. Die Opposition spiegelt damit auf eine Art die Antiquiertheit des Liberalismus in der Welt des frühen 20. Jahrhunderts, die schon einmal auf die Katastrophe zusteuerte. Denn die frühbürgerlichen Revolutionäre des 19. Jahrhunderts sahen sich natürlich nicht als Utopisten. Man könnte sagen, dass der Kampf gegen den Kulturrelativismus bei Bender ein innereuropäischer Streit mit Stoßrichtung gegen den aufkommenden Faschismus und Narzissmus war. Der französische Philosoph Alain Finkielkraut hat Ende der 80er Jahre dessen geistesgeschichtliche Ursprünge bis zurück ins 18. Jahrhundert verfolgt. Johann Gottfried Herder einerseits, der Universalismus der französischen Revolution andererseits, seien damals die Antipoden der europäischen Geistesgeschichte gewesen. Hier der deutsche Philosoph der in sich abgeschlossenen Volksgeister, die bei ihm aber anders als später bei den Nazis als Gleichwertige behandelt wurden. Dort der Universalismus des bürgerlichen Individuums, der im Namen der Humanität negative Urteile über alles fällt, was ihm nicht gleicht. Auch Marx hatte bekanntlich wenig übrig für die vormodernen Lebensweisen, die die Bourgeoisie beseitigen sollte. Sie habe, Zitat, die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte Dürreausbeutung gesetzt. Und das sei gut so, denn es eröffne die Perspektive auf die globale sozialistische Emanzipation. Es kam anders. Die deutsche Revolution der Nazis prägte das 20. Jahrhundert entscheidender als der sogenannte reale Sozialismus. Und so konnte die Achtung vor den Kulturen nach 1945 ein linkes Thema werden. Die UNESCO beauftragte den französischen Strukturalisten Claude Lévi-Strauss 1952, den Stand der Dinge in einem Essay namens Rasse und Geschichte zusammenzufassen. Er schrieb dort, dass die narzisstische Ableitung der menschlichen Unterschiede aus der Natur oder die liberale Missachtung anderer Kulturen demselben Ethnozentrismus entspringen. Lévi-Strauss paraphrasiert folgendermaßen, was seiner Meinung nach die Logik dieses Ethnozentrismus ausmacht. Zitat, was nicht ich ist, eine niedere Rasse oder eine veraltete Form der sozialen Evolution, ist schlechter als ich. Zitat Ende. Die Theorien des Antikolonialismus der 50er und 60er Jahre haben Lévi-Strauss' Gedanken lediglich radikalisiert. Allerdings weist Finkielkraut zu Recht darauf hin, dass die antikolonialen Befreiungsbewegungen damit der Dialektik der Aufklärung niemals entkamen. Zum Beispiel der große voluntaristische Entwurf von Frantz Fanon, dem Denker der algerischen Revolution, seine Absage an Europa, ist laut Finkielkraut lediglich eine Parteinahme innerhalb der europäischen Geistesgeschichte, nämlich für die deutsche Romantik und gegen die bürgerliche Aufklärung, ohne die er jedoch wiederum seinen Nationalismus der Subalternen nicht hätte formulieren können. Und das macht die Tragik des Antikolonialismus aus, der ja im Gegensatz zum heutigen westlichen Kulturrelativismus nicht abstrakt im Namen der anderen sprach, denen von den europäischen Kolonialmächten die Reife zum bürgerlichen Individualismus abgesprochen wurde. Er wollte natürlich vielmehr diesen anderen eine Philosophie der Selbstemanzipation schaffen. Die Reste des marxischen Universalismus im Antikolonialismus sind in den postkolonialen Theorien einer Religion der Differenz gewichen, die jegliche Emanzipationsbestrebung zugunsten der unantastbaren und vermeintlich unwandelbaren Kulturen denunziert. Um diese Transformation durchzuhalten und die Nähe der Einteilung der Menschheit in irreduzible, unveränderliche und unüberwindbare Kulturen zum völkischen Denken vergessen zu machen, dafür mussten aber alle Spuren zum Begriff der Rasse getilgt und tabuisiert werden. Alain Finkielkraut schreibt, je mehr der Antirassismus von heute dem Rassismus von gestern gleicht, desto verpönter wird das Wort der Rasse selbst. Auch wenn also die ideologischen Wurzeln des heutigen Kulturrelativismus weit zurückreichen, war ihre volle Entfaltung abhängig von äußeren Determinanten. Und die erste weltweit wahrnehmbare Epochenwende war die Islamische Revolution im Iran von 1979. Unter der Decke des Ost-West-Konflikts blieb ihre Ausstrahlungskraft aber zunächst beschränkt. So bewunderten viele Linke im Westen anfänglich den anti-amerikanischen Drive der Anhänger Khomeinis. Andererseits gab es kurz darauf einen genuinen Schock über die Verbrechen der Islamisten an Linken und Liberalen. Also zum Beispiel Foucault hat ja 1978-79 sehr positive Artikel geschrieben über die stattfindende Revolution im Iran und sich dabei sehr eindeutig auf Seiten der Islamisten positioniert. Die Artikel erschienen dann einige Monate später, als bereits die ersten Massenhinrichtungen im Iran losgingen, und er hat unglaublichen Kritik sich eingefangen von den französischen Linken damals dafür. Eine Solidarität mit den Genossen im Iran wurde noch als internationalistische Selbstverständlichkeit gesehen. Die schnelle Normalisierung der Beziehungen Westdeutschlands zu dem neuen Regime als typische Kungelei von Reaktionären mit Diktatoren in der Dritten Welt. Der Zusammenbruch des Ostblocks änderte die Lage, und die linke Klage über einen neuen, vom Westen initiierten Kalten Krieg gegen den Islam drückte weniger die reale Konstellation als die Bereitschaft der Linken zur Zusammenarbeit mit den Islamisten aus, die ihr volles Momentum jedoch erst nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New York entfaltete. Der im Sommer 1999 in Lettre Internationale erschienene Text »Sehnsucht nach Differenz« des italienischen Philosophen und Psychoanalytikers Sergio Benvenuto verdeutlicht dieses ideologische Interregnum vor dem 11. September. Vieles schien Benvenuto 1999 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Artikels auf die Verwirklichung von Francis Fukuyamas 1989 verkündeter Vision eines Endes der Geschichte und der Ausbreitung des Liberalkapitalismus nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus hinzuweisen. Man dränge die verschiedenen Länder der Welt in eine offene Gesellschaft, so wie sie der Philosoph Popper beschrieben hat, die die Kristalle geschlossener Gesellschaften in einer kosmopolitischen Suppe schmilzt. Man empfehle allen eine Marktwirtschaft und die methodologischen Normen der angloamerikanisch dominierten Wissenschaft. Und daraus folge die Intoleranz gegenüber den Kulturen der anderen. Die Suche nach dem ultimativen Widerstandspol gegen das, was Benvenuto unter diesem Rubrum als SLT, Soul Liberal Thought, das allein möglich liberale Denken, nennt, also die Suche nach diesem Widerstandspol, bleibt zu diesem Zeitpunkt ziellos. Benvenutos Text macht lediglich schlagend deutlich, dass es im Anti-Amerikanismus niemals um die menschenrechtlichen Verwerfungen des amerikanischen Imperiums ging, die die Anti-Amerikaner selbstgefällig vor sich hertragen. Denn neben dem islamistischen Widerstand, den Benvenuto damals nur für fähig hält, begrenzten Terror in den Nischen der Globalisierung auszuüben, fasst er den Realsozialismus selbst als eine weitere Spielart der Kultur der anderen. Ein Fehlschlag nicht deswegen, weil er den Anspruch auf eine humanere und vernünftigere Welt verriet, sondern, so Benvenuto, gerade weil er zu viel Anteil an den universalistischen Prinzipien hat, die der amerikanische Imperialismus als Polizei beschützt. Was Benvenuto als das alleinmögliche liberale Denken, als SLT, klassifiziert, hätte Horkheimer als das vom Nationalsozialismus liquidierte, liberale Dorado der bürgerlichen Existenzen bezeichnet. Doch während Horkheimer die Ohnmacht des Liberalismus gegenüber dem Narzissmus kritisierte, formuliert Benvenuto eine romantische Apologie der Regression. In dankenswerter Klarheit spricht er die zynische Rolle der westlichen Kulturalisten aus, die die vermeintliche Befreiung der anderen in ethnoreligiöse oder politische Terrorsysteme als Spektakel für den eigenen ideologischen Konsum, aber keineswegs als nachahmenswerte Vorbilder verstehen. Zitat: Man kann eine private Sympathie für die letzten SLT-freien Zufluchtsorte hegen. Castro oder die afghanischen Talibans, die iranischen Ayatollahs oder Nordkoreas Rote Monarchie, Gaddafi oder Milosevic. Aber wer von uns würde unter einem dieser Regimes leben wollen? Zitat Ende. Ein solches Statement müsste allen, die die bestehende westliche nicht für die beste aller Welten halten, den Unterschied ums Ganze verdeutlichen, zwischen einer Kritik daran, dass der Kapitalismus die von ihm selbst geschaffenen Potenziale menschlicher Entwicklung nicht ausschöpfen kann und sie permanent gefährdet, und andererseits dem Hass auf das Quantum an Freiheit, das er gegenüber den vormodernen Gesellschaften und der nachmodernen Barbarei repräsentiert. In Benvenutos vorschneller Trauer um den Verlust von unakzeptablen Varianten des Andersseins, nämlich religiöse Fundamentalisten, totalitäre Führer, ethnische Säuberer, populistische Demagogen, zeigt sich noch einmal der Geisteszustand, der auch dem traditionellen Antisemitismus zugrunde lag. Ein konservatives Bedürfnis ohne Tradition, der vollkommen beliebige und inhaltsleere Drang nach Herrschaft und Gewalt, bestimmt nur darin, dass seine zerstörerische Energie sich am Ende immer wieder auf die Juden als die imaginierten Träger von Geld und Geist oder eben das Soul Liberal Thought wendet. In einem Punkt hat 9/11 jedoch Benvenutos Lamento bestätigt. Auch die Gegner des sogenannten SLT können nur über den Erfolg in den USA globale Bedeutung erhalten. Präziser in New York, dem neben Hollywood wichtigsten Objekt des phantasmatischen Antisemitismus. Sei es durch ein Massaker im World Trade Center, die alljährlichen Pilgerreisen Ahmadinejads zur UN-Vollversammlung mitsamt eines riesigen Hofstaats von Günstlingen und Revolutionsgardisten oder noch raffinierter durch eine PR-Inszenierung Rouhanis, wie seine Rede letztes Jahr vor der UN-Vollversammlung. Bin Ladens massenmörderische Propaganda der Tat hat den Islamismus zum kulturindustriellen Gravitationspol des antiwestlichen Ressentiments gemacht. Er hat also das, was bei Benvenuto noch diffus war, konzentriert auf einen Fokus. Und er hat die antisemitische Unterseite dieses Ressentiments, die bis dato weder Freunde noch Gegner der kulturellen Differenz ins Zentrum rückten, ans Tageslicht gebracht und gleichzeitig enorm verstärkt. Im Gefolge von 9/11 verdichteten sich Multikulturalismus und poststrukturalistische Zivilisationskritik zur kulturwissenschaftlichen und diskurstheoretischen Thematisierung des Islamismus. Man hielt in diesem Kontext, zumindest in Deutschland, zunächst schamhaft Abstand vom Antizionismus. So zum Beispiel im Standardwerk von Christina von Braun und Bettina Mattes Verschleierte Wirklichkeit, die Frau, der Islam und der Westen. Also dort wird Israel kaum thematisiert. Als Obama im Juni 2009 seine Rede On a New Beginning in Ägypten hielt, schien der kulturelle Dialog Weltmachtpolitik geworden zu sein. Kaum jemand stellte in Frage, dass es auch in einem in Nationalstaaten organisierten globalen Kapitalismus so etwas wie eine homogene und abgeschlossene islamische Welt geben könnte. Wie definierte Obama nun den Zusammenhang dieser islamischen Welt? Erstens dadurch, dass die Religionsfreiheit in dieser Rede im Wesentlichen als eine der Religionsausübung thematisiert wird, die keine säkulare Freiheit von religiösen Geboten beinhaltet. So beklagt Obama Kopftuchverbote, aber nicht den Zwang zum Kopftuch. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann bleibt auf das Recht auf Bildung für beide beschränkt. Wer sich nicht als Insasse einer Kultur oder Religion präsentiert, kann im Dialog der Kulturen keine Rolle spielen. Zweitens gab Obama zu verstehen, die Hauptprobleme der sogenannten islamischen Welt seien amerikanische Interventionen und israelische Siedlungen. Er drückte mit dieser Definition nur den Mainstream der westlichen Dogmen um einen kulturellen Dialog mit dem Islam aus. In einer 2007 geführten Debatte über den Islam in Europa definierte der britische Historiker Timothy Garton Ash die Rahmenbedingung für eine gelingende Integration der Muslime in Europa folgendermaßen. Zitat: Die Errichtung eines funktionierenden Palästinenserstaates und der Rückzug der westlichen Truppen aus dem Irak würden auf jeden Fall zwei zusätzliche Störfaktoren beseitigen. Ein Angriff auf ein weiteres muslimisches Land, etwa den Iran, würde die Lage verschärfen. Zitat Ende. Der Fortgang der Geschichte hat die damals vorgetragenen Glaubenssätze empirisch widerlegt. Eine Woche nach Obamas Rede brach im Iran der Aufstand gegen die Herrscher der Islamischen Republik, die Verteidiger des Rechts und der Pflicht zum Kopftuch los. Obama hatte in seiner Rede Volk und Führung in eins gesetzt. Ein Konflikt auf Leben und Tod zwischen beiden war nicht vorgesehen. Die Achse Assad-Hisbollah-Iran ist angesichts von fast 150.000 Toten in Syrien in sunnitisch-arabischen Gesellschaften derart verhasst, dass sie momentan sogar den Konflikt mit Israel in den Hintergrund drängt. Und den muslimischen Kronzeugen der westlichen Islamophobiekritik steht mittlerweile eine größer werdende Gruppe von radikalen Säkularen und aus dem Nahen Osten im und aus dem Nahen Osten gegenüber. Im Fall des aktuellen Buchs Der islamische Faschismus von Hamed Abdel-Samad stellt sich die Konstellation vollends auf den Kopf. Die ganz große Empörung kommt ausschließlich von Nichtmuslimen. Daniel Bax findet, dass es mit seiner Todesfatwa, also mit der Todesfatwa, die gegen Abdel-Samad in Ägypten letztes Jahr verhängt wurde von Islamisten, nicht so weit her sein kann, da Abdel-Samad Ende letzten Jahres trotz angeblicher Lebensgefahr noch nach Ägypten reiste. Jürgen Todenhöfer meint dagegen scheinbar das Gegenteil. Zitat: Warum geht Samad nicht nach Tunesien, Marokko oder Saudi-Arabien, um seine anti-islamischen Thesen zu verkünden? Richtig, das wäre gefährlich. Aber wenn es tatsächlich um die Verhinderung von Faschismus ginge, müsste man dann nicht auch bereit sein, Risiken auf sich zu nehmen? Zitat Ende. Und Michael Lüders spricht vom pathologischen Hass von Abdel-Samad auf die Muslimbrüder, und Joseph Kreutoro sorgt sich darum, dass die Muslimbrüder als Faschisten abgestempelt und diskriminiert würden. Und Jürgen Todenhöfer entfährt im Eifer des Gefechts schließlich, worum es wirklich geht. Zitat: Dass ausgerechnet ein Deutscher dem Islam, der Religion seiner Väter, mit dem Faschismusvorwurf in den Rücken fällt, macht mich sprachlos. Zitat Ende. Die Religion der nichtmuslimischen Väter und Großväter in Deutschland war die Volksgemeinschaft. Die Panik und Wut, die sich hierzulande gegen die Verräter an der eigenen Herkunftskultur entlädt, legt den Schluss nahe, dass es sich beim unzerstörbaren Verständnis für Islam und Islamismus hierzulande um den Effekt einer Projektion tabuierter Affekte handelt. Je größer die Dissidenz unter den Muslimen im Nahen Osten und im Westen, desto mehr fallen in Europa die Schranken zwischen Kulturrelativismus und Antizionismus. Denn es ist kein sicherer Selbstgänger mehr, Araber über Israel schimpfen zu lassen, um dann zu erklären, dass man die Position nicht teile, die andere Kultur aber verstehen müsse. Die Delegierung der Regression an die anderen funktioniert nicht mehr reibungslos. Kulturrelativismus und Antisemitismus entspringen letztendlich demselben Impuls zur theoretischen und in der Konsequenz praktischen Willkür, dem Drang nach totaler Herrschaft über die Objekte und die Menschen, die von keinem empirischen, geschweige denn kritischen Einspruch aufgehalten wird. Indem die Kulturrelativisten aus dem Nationalsozialismus eine Variante des abendländischen Rassismus zum internen Gebrauch machten, anstatt ihn als barbarische Liquidierung der Widersprüche des bürgerlichen Liberalismus zu kritisieren, wurden sie selbst zu Komplizen seiner Verdrängung. In gewisser Weise spiegelt sich in den unterschiedlichen nationalen Ausprägungen des Islamophobie-Diskurses das Verdrängte der jeweiligen Nationalgeschichte. Denn in Deutschland und Österreich ist es natürlich der Nationalsozialismus, dessen Vernichtungsantisemitismus im islamistischen Gewand nobilitiert wird. In Frankreich und England dagegen sieht man Kulturalismus und Antizionismus als Gipfel des Post- und Antikolonialismus. In Wirklichkeit war es gerade die Förderung lokaler Reaktionäre, Antisemiten und Obskurantisten und nicht zuletzt die Ernennung des späteren Nazi-Kollaborateurs al-Husseini zum Mufti von Jerusalem durch die Engländer, die häufig die westliche Kolonialpolitik kennzeichnete. Und damit kommen wir zum herrschaftspraktischen Mehrwert des Kulturrelativismus für die Innen- und Außenpolitik Deutschlands und vieler westlicher Staaten. Alle kennen Lawrence von Arabien, kaum jemand die deutschen Orientalisten Max Oppenheim oder Wilhelm Wasmus, die im Ersten Weltkrieg im Auftrag des Kaisers den Dschihad gegen die Westmächte verbreiteten. Übrigens sehr zum Befremden pro-deutscher persischer Liberaler, die damals gerade in Richtung Moderne und Demokratie wollten und völliges Unverständnis zeigten, wieso man sie zurück ins islamische Mittelalter schicken wollte. Bekannter ist die Zusammenarbeit westlicher Regierungen mit Islamisten im Kalten Krieg gegen den Realsozialismus. Die Nazi-Mufti-Connection wurde bereits erwähnt. Und schließlich die jahrzehntelange deutsche Kungelei mit der Islamischen Republik nach 1979 basierte immer auch auf dem Traum, mit domestizierten, ölförderten Islamisten Powerplay gegen die US-Konkurrenz zu betreiben. Außerdem hat man in den letzten Jahren vor allem die AKP in der Türkei, aber auch die Muslimbrüder in Ägypten und Tunesien als Stabilitätsfaktoren ins Spiel gebracht. Und man muss auch sagen, der Islamismus dient nicht nur dem ideologischen Konsum von Anti-Imps und Postcolonial Studies-Akademikern, er ist auch die heimliche Imago vieler Rechter, sogenannter Islamkritiker, die ihre Bewunderung für Gesellschaften, in denen absolute göttliche Autorität noch gilt, nur schwer verbergen können. Als wir zum Beispiel im Rahmen der Kampagne Stop the Bomb einen Protest organisiert haben gegen einen Auftritt von Walter Momper, dem ehemaligen Berliner Bürgermeister in der iranischen Botschaft, wo er mit dem iranischen Botschafter Sheikh Attar über die Verbesserung der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen reden wollte, haben wir uns die Webseite von dem Wirtschaftsverband angeschaut, Berliner Wirtschaftsverband, und dort steht dann an zweiter Stelle der Vorsitzenden Thilo Sarrazin, der große Islamkritiker. Nichts ist also unangebrachter als die Selbststilisierung der kulturwissenschaftlichen Islamismus-Apologeten zu subversiven Gesellschaftskritikern. Sie erfüllen gerade in Deutschland und Österreich den Staatsauftrag, Propaganda für das Business as usual mit der Islamischen Republik oder den Muslimbrüdern zu machen. Darüber hinaus sind sie als ideologische Front zur Zerstörung der Gleichheit vor dem Recht im Namen der Gleichheit der Kulturen an einer durchaus rassistisch zu nennenden Operation westlicher Demokratien beteiligt. Es geht hier nämlich darum, Migranten partiell aus der Rule of Law auszuschließen und sie unter Sonderrecht zu stellen. Nichts anderes bedeutet die Tolerierung oder gar Kodifizierung von Elementen der Scharia im Familienrecht, wie sie zum Teil in westlichen Ländern bereits stattfindet. Die Islamische Republik Iran besaß im kulturrelativistischen Setting immer eine besondere Rolle. In den besten Zeiten der deutsch-iranischen Beziehungen nahm der deutsche Staat den Dialog der Kulturen in eigene Regie, als er den sogenannten Reformer Khatami bei einem Staatsbesuch im Jahr 2000 unter anderem ein Denkmal für Goethe und den von diesem bewunderten persischen Dichter Hafez in Weimar einweihen ließ. Die Goethe-Hafez-Tragikomödie ist seitdem zum Kassenschlager geworden. Also es gibt immer wieder Goethe-Hafez-Veranstaltungen, die in der iranischen Botschaft stattfinden mit deutschen Gästen und umgekehrt, der iranische Botschafter wird zu solchen Veranstaltungen eingeladen. Das scheint also als Propagandatool sehr erfolgreich zu sein. Eine weitere Runde dieses Schauspiels hat der neue iranische Präsident Hassan Rouhani eingeleitet, der sich nicht einmal selbst als Reformer bezeichnet, in westlichen Medien jedoch bereits wegen einiger Neujustierungen im Tonfall überschwänglich gefeiert wird, obwohl diese weit verhaltener sind als einst Khatamis Projekt eines Dialogs der Zivilisation. Andererseits lässt ein Regime, das seit 35 Jahren mit brutalem Terror einer widerspenstigen Bevölkerung seine göttlichen Gebote aufzwingt, den akademischen Kulturrelativisten kaum Platz für Träumereien über Pluralismus und Vielfalt im Islam. Auch eignet sich die heutige iranische Jugend nicht als Hoffnungsträger für den antiimperialistischen Kampf. Ein Faktum, das im einschlägigen Milieu 2009 blanken Hass ausgelöst hat. Also man kann sich zum Beispiel daran erinnern, dass Jürgen Elsässer, der ja heute auch bei den sogenannten Montagsdemos das große Panier führt, damals eine Kolumne schrieb, wo er meinte, dass er es begrüßt, dass Ahmadinejad sogenannte Disco-Miezen und Strichungen des Finanzkapitals, also die anti-islamistischen Demonstrationen im Iran für ihn, dass er die zu Recht in einen Darkroom befördert habe. Zitate alles von Elsässer. Und man vergleicht diese Vernichtungsfantasie mit dem vergleichsweise diffusen Gefasel von Elsässer auf den aktuellen Montagsdemos, dann wird klar, dass Putin für die autoritären Charaktere nur ein Abklatsch des großen Idols Ahmadinejads ist. Ich komme später darauf zurück. Der Dialog mit einer für homogen gehaltenen islamischen Welt hat sich als Phantasma entpuppt. Was die Rede von dieser Welt bis dato so verführerisch machte, war immer nur ihre vermeintliche Einstimmigkeit in puncto Anti-Amerikanismus, Antizionismus und Zwangsvergemeinschaftung. Dies waren die Faktoren, die jahrzehntelang die prekäre Stabilität nahöstlicher Diktaturen absicherten. In dem Moment, wo diese Stabilität ins Wanken geriet, sind auch ihre ideologischen Komponenten theoretisch und politisch kritisierbar geworden. Es ist deshalb nur logisch, dass sich Obamas Dialog mit der islamischen Welt auf einen mit der Islamischen Republik Iran reduziert hat. Zum abgrundtiefen Entsetzen fast aller ihrer Nachbarn, auch der islamischen. Denn diese Islamische Republik ist der einzig relevante staatliche Akteur, der auf globaler Ebene antizivilisatorisches Ressentiment, Antisemitismus und religiösen Gemeinschaftsterror sowohl als Staatsdoktrin ideologisch forciert, als auch gewaltsam durchsetzt. Der Versuch eines Dialogs mit dem totalitären Antisemitismus lässt als Endgame aber nur die Kapitulation seiner Gegner zu. Gespenstisch ist vor diesem Hintergrund das alle politischen Milieus durchziehende Fade-out der Vernichtungsdrohung des iranischen Regimes in der Debatte darüber, ob nun der ukrainische rechte Sektor oder Putin die entscheidende neue globale faschistische Gefahr darstellen. Dass es Europäern, die die Situation in Syrien kalt lässt, wenigstens mulmig wird angesichts des völkischen Erwachens einige hundert Kilometer östlich, ist zunächst durchaus verständlich. Wenn aber etwa der amerikanische Historiker Timothy Snyder behauptet, der Kampf um die Ukraine bedeute alles, der Faschismus kehre zu dem Kontinent zurück, den er einst zerstörte, dann fällt sofort auf, was fehlt. Denn abgesehen davon, dass die nivellierende Rede vom europäischen Faschismus doch eigentlich der Faschismustheorie des Realsozialismus entspringt, den der Totalitarismustheoretiker Snyder natürlich verabscheut, definiert er diesen Begriff folgendermaßen. Faschismus feiere den Irrationalismus und den Expansionismus, Manneskult und Homophobie. Er verachte die Regeln des Kriegsrechts, die Demokratie und den Liberalismus. Snyder erwähnt den eliminatorischen Antisemitismus in dieser Definition mit keinem Wort. Die kalte Kriegsrhetorik, in der Nationalsozialismus, Bolschewismus und Putins autoritärer Ölrentenstaat zu einem neuen Faschismus verschmelzen, ist im Westen momentan schwer en vogue. Die umgekehrte Lesart, die in Swoboda und rechtem Sektor in der Ukraine die neue faschistische Gefahr verortet, hat, wenn überhaupt, häufig ein taktisches Verhältnis zur Analyse des Antisemitismus. Man könnte jetzt meinen, in den letzten Tagen hätte sich der Medienfokus dann doch nochmal verschoben angesichts der dramatischen Lage im Irak. Ich fürchte aber, dass sich dadurch dieses Fade-out des eigentlichen Kerns des Problems, worum es beim Islamismus geht, noch verstärken wird. Ines Pohl hat in der Taz heute schon vorgegeben, in welche Richtung die Debatten in den nächsten Wochen gehen könnten. Sie sagt einerseits, zu dem Vormarsch der sunnitisch-islamistischen ISIS im Irak, es ist das erste Mal, dass es eine islamisch-fundamentalistisch-terroristische Gruppe über mehrere Ländergrenzen hinweg schafft, ein zusammenhängendes Territorium von Libyen über Syrien bis in den Irak zu kontrollieren. Das kann man natürlich nur schreiben, wenn man völlig verdrängt, dass es eben die Achse des Widerstands, die von Teheran aus angeleitet war, die nun über Jahrzehnte hinweg konstruiert wurde und die sich erstreckt von Teheran über den Irak, über Syrien bis zum Libanon, zur Hisbollah, und die auch der Grund dafür ist, für dieses Massaker in Syrien, weil Syriens Assad-Regime ein Regime ist, was für Teheran als eminent wichtig, als wichtiger als selbst als iranische Außenprovinzen gesehen wird, weil man genau über diese Achse, über Syrien, die Waffen an Hisbollah liefern kann, mit der die dann den Terror gegen Israel fortsetzen kann. Das ist also einmal eine Zustandsbeschreibung, die eben genau die Geschichte des Islamismus und die Unmöglichkeit des sunnitischen Islamismus ohne das Vorbild eines 35-jährigen Staatsdoktrin des Islamismus im Iran verdrängt. Sie kommt dann zur politischen Conclusio. Das muss die Weltgemeinschaft auf den Plan rufen. Und es muss über ganz neue strategische Partnerschaften nachgedacht werden. So schwer es den USA auch fallen mag, sie müssen mit dem Iran intensiver ins Gespräch kommen. Das iranische Regime also jetzt als gemäßigtes Regime gegen die sunnitischen Islamisten. Aus der Konstellation, die ich beschrieben habe, zwischen Russland und Ukraine, lässt sich wenig auf das unbestreitbar antisemitische und antiamerikanische Potenzial der aktuellen sogenannten Friedens- oder Montagsdemos in Deutschland schließen. Aber deren ideologischer Fokus bleibt diffus. Niemand weiß, wer konkret angegriffen werden soll, wenn es, so bei diesen Rednern dort, gegen die angebliche Weltherrschaft der Federal Reserve Bank of New York geht. Und es bleibt zu vermuten, dass der traditionelle Antisemitismus, der sich darin ausdrückt, zumindest in Deutschland auch in nächster Zeit tabuiert bleibt. Wirft man dagegen einen Blick auf die Konjunktur der lachhaften, auch in Mainstream-Medien verbreiteten Lüge, bei den Vernichtungsdrohungen der Herrscher der Islamischen Republik gegen Israel handelt es sich um Übersetzungsfehler, dann kann man erahnen, welchen elektrisierenden Effekt die endgültige Anerkennung der Holocaust-Leugner aus Teheran als weltpolitische Partner auf die antisemitische Internationale hätte. Wenn die Beschäftigung mit der kritischen Theorie noch irgendeinen Sinn haben soll, dann müsste das Forschungsprogramm in einer Aktualisierung der Elemente des Antisemitismus und der Feindaufklärung sein, die Franz Neumann, Marcuse, Horkheimer, Adorno und viele andere im amerikanischen Exil einst gegen den Nationalsozialismus betrieben. Gerhard Scheidt hat es in mehreren Artikeln versucht, unter anderem in dem ersten Sammelband zum Iran, der in Wien herausgegeben wurde. Man muss aber weder diplomierter Adonit noch Iranist sein, um zu verstehen, wie die Logik des Dezisionismus unter Karl Schmidts iranischen Epigonen aussieht. Als islamischer Souverän und Stellvertreter Gottes qualifiziert sich derjenige, der im Ausnahmezustand das eigentliche Wesen des Islam erkennt, anstatt an den Buchstaben der Scharia zu hängen. Also es gibt tatsächlich von Khomeini Anweisungen, wo er beschreibt, dass der Schutz des Islam im Iran und in der Welt selbst dazu berechtigt, temporär einzelne Bestimmungen der Scharia und des Koran außer Kraft zu setzen. Dreh- und Angelpunkt des ungeglaubten Glaubens in der Islamischen Republik ist wie im Nationalsozialismus der metaphysische Feind, als den Khomeini in früheren Schriften die Juden, später den Zionismus und Israel bestimmte. Die Regierenden in Israel betreiben vor diesem Hintergrund kritischen Pessimismus aus praktischer Erfahrung. Sie wissen in der Regel, dass die etablierte Weltordnung sich keinen Schutz keinen Schutz gegen die antisemitische Raserei bietet. Sie betrachten die Welt gezwungenermaßen als negative Totalität, deren antisemitische Tektonik und ihre Verschiebung immer neu vermessen werden müssen, ohne gleichzeitig die Aufgabe zu vernachlässigen, mögliche Bündnispartner zur Verhinderung des Äußersten zu identifizieren. Netanyahu setzt deshalb nicht allein auf das Kräftespiel von Diplomatie, politischer Ökonomie und Militär. Und das ist für einen Staatsmann einer bürgerlichen Demokratie absolut ungewöhnlich. Er insistierte stattdessen darauf, dass der Aufstand im Iran im Sommer 2009 das wichtigste Ereignis in den ganzen nahöstlichen Umbrüchen der letzten Jahre war. Er hat über persischsprachige Medien versucht, zuletzt im letzten Jahr im Rahmen dieser ganzen Debatten vor der UNO-Vollversammlung, Israels politische Agenda jenen zu vermitteln im Iran, die in Religion verkleidete Herrschaft ablehnen und denen ihre Freiheit wichtiger ist als der Einmarsch in Jerusalem. Und in diesen Tagen mehren sich die Signale einer möglichen partiellen Kooperation Israels mit den Gegnern Assads in Syrien. Dieses Programm antifaschistischer Kooperation findet im Nahen Osten mittlerweile mehr Gehör als im Westen. Es sollte jedoch niemand Illusionen darüber haben, dass sich die radioaktiven Folgen der entfesselten antisemitischen Enthemmung auf Dauer auf eine Weltregion beschränken ließen. Noch funktioniert das Verhältnis des Rests der Welt zum Nahen Osten als das einer ausgelagerten Regression. Noch ist das, was Benvenuto als private Sympathie für nahöstliche Islamisten und Antisemiten bezeichnet hat, ein noch dazu profitables Luxusressentiment der Westler, für das nur im Orient bezahlt wird. Einer im Namen des Kampfs gegen die Juden und den Zionismus seit Jahrzehnten verwüsteten Region. Das muss aber nicht so bleiben. Man stelle sich nur vor, was für ein Auftrieb es für die Antisemiten und die Kräfte der Regression in hiesigen Breiten bedeuten würde, wenn die Islamische Republik zur Atommacht und damit endgültig zum globalen Champion von Ideologie und Terror würde. Ein Vorschein davon ist die in unterschiedlichen akademischen Feldern zu beobachtende Auflösung kritischer Theorie und der Analyse positiver Fakten in Wahrnehmung, Narrative, Szenarien und Phobien, was von den Islamisten gerne rhetorisch aufgenommen wird. Also wenn man sich die Rede von Rouhani vor der UNO-Vollversammlung einmal anschaut, es ist voll von Begriffen wie Islamophobie, Narrative, Diskurs, Xenophobie, strukturelle Gewalt. Also dieser ganze Neusprech des diskurstheoretisch poststrukturalistischen Islamophobie-Kritik. Kürzlich sprach Rouhani bezüglich des Atomprogramms auch von wissenschaftlicher Apartheid. Ein weiterer, noch dramatischerer Vorschein dieser Hölle ist aktuell das Wirken des französischen antisemitischen Clowns Dieudonné in Frankreich. Der ist ein ehemaliger antirassistischer Aktivist und ein antizionistisches Mitglied der linken Partei Europalästin, ein Held der Banlieue in Frankreich, gleichzeitig aber ein Freund Le Pens und Ahmadinejads. Einer, der seine Anhänger auf Nazi-Demos mobilisiert und ihnen dabei zuruft, sie sollten sich nicht um Gerüchte kümmern, dass dort Feindschaft gegen den Islam verbreitet werde. Ein weiteres Beispiel ist der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel vor einigen Wochen, im Mai 2014. Obwohl der Täter ein sunnitischer Dschihadist war, spielte sich der Anschlag in einem multikulturellen Milieu der postmodernen autoritären Charaktere ab, neben Dieudonné vor allem dem autochthonen Antisemiten Laurent Louis. Man kann das nachlesen in einem Artikel in Tablet, wo sehr eindringlich beschrieben wird, also welches ideologische Milieu sich in diesem belgischen Antizionismus manifestiert. Und da spielt eben sowohl Dieudonné rein, als auch dieser belgische Antisemit Laurent Louis, der Mitglied des Parlaments war. Marine Le Pen, die Heldin des pro-russischen europäischen Rechtsradikalismus und natürlich auch eine vermeintliche Islamkritikerin, spinnt von einer amerikanisch-saudischen Verschwörung zur Förderung des Islamismus in Europa und empfiehlt als Gegengift ein Bündnis mit Teheran. Mit traumwandlerischer Sicherheit streben Islamisten, vermeintlich islamkritische Rechtsradikale und regressive Linke dem gefährlichsten und wirkungsmächtigsten Islamismus der Islamischen Republik zu. Und man muss sich also auf mittlere Frist auch hier entscheiden, ob man in einem Zustand leben will, in der Argumentation Narrative aufgelöst und die Tribalisierung der Gesellschaft ideologisch abgesichert wird und in der Islamisten, Rechte, Linke und Mainstream-Antisemiten zu Dialogpartnern und Entscheidungsträgern aufsteigen oder lieber in einer Gesellschaft, die wenigstens mühsam den Deckel über diese Abgründe hält. Und mit dieser Entscheidung ist auch die Frage beantwortet, was unser vergleichsweise beschauliches Leben mit den Auseinandersetzungen um Leben und Tod im Nahen Osten zu tun hat. Vielen Dank.